Mutter, ich befehle dir, berechne mir das Leben. Du hast immer recht, mein niemals müder Rechenknecht. Computer, ich befehle dir, ich bin dein Gebieter. Maschine, so gehorche mir und teile diese Zahl durch vier. 16 28 42 Globalisierung. Hey, du wagst dich zu widersetzen, Ungetüm aus wirren Drähten, Röhren und Kartoffelsnacks. Vergesse nie, ich bin dein Gott und ich bin Fachkraft für Elektroschrott. Sei mein Diener, sei mein Sklave, sei mein in alle Ewigkeit. Sei mein Diener, sei mein Sklave, sei mein in alle Ewigkeit. Gehöre mir! Wow, wow, wow. Computer, ich befehle dir, berechne mir das Leben. Du hast immer recht, mein niemals müder Rechenknecht. Computer, ich befehle dir, ich bin dein Gebieter. Maschine, so sei mir zunutze, rechne mir die Quadratwurzel. 9 3 324 Ungetüm aus wirren Drähten, Röhren und Kartoffelsnacks. Vergesse nie, ich bin